ARD. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Falls Sie sich gleich über Effis Wunsch nach einem Nerz wundern sollten, in den 50er Jahren war Pelz noch kein No-Go. Auch meine Mutter kaufte sich einen, doch unser Kater, Mr. Cooper, war schon damals der Meinung, dass das Fell von einem toten Tier nicht als Schmuck getragen werden sollte, machte kurzen Prozess und zerfetzte das Teil. Gute Unterhaltung. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem ungekrönten Kaiser von Chicago. Dicky Dick Dickens, dem Siegfried der amerikanischen Unterwelt. Dicky Dick Dickens, von dem das Gerücht umgeht, er habe nicht nur mit dem Teufel, sondern auch mit dessen Großmutter und deren Schwägerin im Bunde gestanden. Ein Gerücht übrigens, das einer näheren wissenschaftlichen Untersuchung nicht standhält. Denn nach dem heutigen Stand der Forschung scheint es erwiesen, dass des Teufels Großmutter, die ja bekanntlich unverheiratet war, keine Schwägerin gehabt hat. Wir erzählen Ihnen die Geschichte des Mannes, der so manches Mal in seinem abenteuerreichen Leben der Polizei einen Streich gespielt hat, dessen Protokoll sich die Beamten bestimmt nicht hinter den Spiegel gesteckt haben. Ach, dieser Dickens macht mich krank. Wenn der so weitermacht, quittiere ich meinen Dienst und werde Schrebergärtner. Das war Chefkommissar Lionel Mackenzie, einer der zahllosen Leidtragenden. Er hatte vergeblich versucht, den aus dem Gefängnis ausgebrochenen Dickens wieder einzufangen. Und jetzt war es ihm sogar passiert, dass ihm 5 Untersuchungshäftlinge abhanden gekommen waren, die unter dem dringenden Verdacht standen, Komplizen und Helfershelfer des gesuchten Dickens zu sein. In der Villa des verstorbenen Gangsterfürsten Jim Cooper, in Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt, hatte es eine Schießerei gegeben. Bei der Tatortbesichtigung entdeckten der Bezirksstaatsanwalt und Chefkommissar Mackenzie einen Toten, der in der Halle der Villa lag. Da gewisse Anzeichen darauf hindeuteten, dass es sich hier um einen Bekannten von Dicky Dick Dickens handelte, ließen die Beamten Dickens Komplizen aus dem Gefängnis kommen, damit sie die Leiche identifizierten. Kaum aber hatten sie wieder die Gerüchte umhegte Villa betreten, als ein schier ungeheurer Spektakel begann. Das Licht ging aus, ein gutes Dutzend Uhren fingen zu schlagen und schließlich ertönte eine geheimnisvolle Stimme. Die Polizei, dass ich nicht lache. Nur nicht klein kriegen lassen. Auch nicht von den Wegelagerern und Spitzbuben, die man in Polizeiuniform gesteckt hat. Wanzen sind das, die man mit dem Fingernagel zerdrückt. Eine Stimme, die, wie sich Sergeant Martin erinnerte, dem verstorbenen Jim Cooper gehörte. Doch dann war der Spuk zu Ende. Das Licht ging wieder an, und die Beamten konnten aufatmen. Allerdings nur für einen kurzen Augenblick. Denn gleich darauf sollten sie eine entsetzliche Feststellung machen. Ja, aber die Gefangenen. Was? Bekennen Sie. Sehen Sie doch nur, unsere Gefangenen sind verschwunden. Was? Verdammt nochmal, Sergeant Martin. Zu Befehl? Haben Sie etwa jemand rausgehen lassen? Nein, bestimmt nicht. Ich habe die ganze Zeit in der Tür gestanden. Ich verbürge meinen Kopf dafür. Es hat niemand das Haus verlassen. Ja, aber die Leute sind fort. Weggefegt. Wie vom Erdboden verschluckt. Dieser Situation war das Begriffsvermögen der bedauernswerten Beamten nicht mehr gewachsen. Eiskalt überrieselte es sie. Wie versteinert standen sie da und starrten sich mit weit aufgerissenen Augen an. Aber nicht nur den Polizisten schlotterten die Knie über dem plötzlichen, unbegreiflichen Verschwinden ihrer Häftlinge, sondern auch den Verschwundenen selbst. Oh Schreck! Oh Jemini, wie ist mir? Oh. Irgendetwas Grässliches ist passiert. Eine Knochenhand hat mich angefasst und weggezogen. Mich auch. Oh. Es ist dunkel. Mir hat eine Stimme zugeflüstert. Komm mit, Joshua, komm mit. Oh je, Mini. In solchen Situationen falle ich gewöhnlich in Ohnmacht. Was ist bloß heute los mit mir? Gar eigenartig ist der Lauf der Dinge. Gar schwach des Menschenherz. Ja, und das will mir scheinen, ist uns allen in die Hose gerutscht. Los, wisst ihr, was geschehen ist? Die Dunkelheit, der Lärm, das Uhrenschlagen, Jim Coopers Stimme. Und da plötzlich war da jemand. Mit einer Knochenhand. Und flüsterte, komm mit. Aber wohin hat uns dieser Klabautermann geführt? Nee. Wo sind wir hier? In irgendeinem engen, dunklen Gang. Da ist ein Lichtstrahl. Ich höre Schritte. Ich glaube, es kommt jemand. Um Himmels Willen, was sollen wir denn tun? Vor allem den Schnabel halten. Jetzt bin ich doch auf meine alten Tage noch verrückt. Das ist doch... Ich bin mein Junge, bist du das? Freilich war er's. Dicky Dick Dickens, der Wunderknabe aus dem sonnigen Connecticut. Endlich war er wieder mit seinen alten Getreuen vereint. Mit seinem väterlichen Freund Opa Crackle, mit dem kleinen abergläubischen Handlanger Bonko und dem Juwelier und Diamantenhehler Josua Benedikt Streumguss. Es fiel allerdings auch ein Wermutstropfen in den fröhlichen Trunk des Wiedersehens, in dem sich nämlich zu Dicks Getreuen zwei Personen gesellt hatten, die nach seinen eigenen Worten gerne dort hätten bleiben können, wo man Tüten klebt. Margaret Poltenbrook, genannt Captain Maggie, der einzige weibliche Walfangkapitän der Welt, sowie die ehrenamtliche Vorsitzende der Chicagoer Frauenverbände, Mrs. Edwina Shrewshobber. Dick führte seine Gäste durch den geheimen Gang in den geheimen Keller, den Jim Cooper in kluger Voraussicht auf derartige Vorkommnisse in die Villa hatte einbauen lassen. Hier angekommen, war natürlich des Staunens kein Ende. Ja, du große Güte, Dicky, mein Jungchen. Nur sag mir nur, wie hast du denn das wieder angestellt? Was suchst du in Jim Coopers Villa? Sie gehört mir. Was? Naja, also genau genommen Effi und mir. Wir haben sie geerbt. Oh weh. Eine Erbschaft zu zweit bringt Ärger und Streit. Doch erbst du allein, dann hast du es fein. Jetzt lass doch den Blödsinn, Bongo. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ja, wirklich. So viel mir bekannt ist, soll da ein geheimnisvoller Schatz existieren. Mhm. Das Vermächtnis von Jim Cooper. Sie müssen wirklich sehen, dass Sie ihn finden, Mr. Dickens. Ja, habe ich schon. Nein, tatsächlich. Ja. Ja, und wie viel ist es? 1 und 22. Was? Achtung, $1,022,000. Nein. Ein Grammophon und 22 Platten. Was sagst du da? Ja, das ist leider mein Ernst. Hier in dieser Kiste könnt ihr den Schatz selber bewundern. Ja, in der Tat. Ja. Ein Grammophon und Schallplatten. Ja, und was bedeutet das? Naja, Jim Cooper hat die Platten selber besprochen. Was Sie hier seht, ist das wichtigste Dokument, das der Bandenführer hinterlassen konnte. Es ist eine Gesetzessammlung. Vielleicht liegt es daran, dass mir das Denken schon ein bisschen schwerfällt, aber das geht über meinen Horizont. Also ganz einfach, Opa. Das sind die berühmten ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt. Ach so. Und da sie ungeschrieben bleiben sollen, hat Cooper sie auf Platten gesprochen. Wahrscheinlich konnte er gar nicht schreiben. Ja, der Interessanteste. Wird es nicht möglich, dass wir mal so eine Platte hören? Ja, warum nicht? Der erste Teil ist die GTFV. Was heißt das? Das ist die Gangstertruppenführungsvorschrift. Ah. Effi, leg doch mal eine Platte auf. Ja. Bitte, Effi. Ja. Hey. So was von Spannung hier drin. Kameraden, anbei Gesetze über die Gangstertruppenführung im Kampf gegen Recht und Polizei, gesammelt, kommentiert und niedergesprochen von Jim Cooper. Gesetz Nummer 1. Man habe Geld. Dein ganzes schönes Leben nützt dir einen Dreck, wenn du arm bist. Außerdem bist du gesellschaftlich unten durch. Merke drum, habe Geld. Beschaff es dir, egal wie. Alle Menschen in gehobenen Positionen tun das. Das ist bei Gangstern so Sitte. Gesetz Nummer 2. Man habe seine Leute. Dein ganzes schönes Leben nützt dir einen Dreck, wenn du selbst arbeiten musst. Truppenführung ohne Truppe ist überhaupt Käse. Wen willst du schikanieren, wenn du kein Personal hast? Wem willst du die Schuld zuschieben, wenn dir mal was schief geht? Wer soll für dich die Kastanien aus dem Feuer holen? Merke drum, habe deine Leute. Der feine Herr arbeitet nicht. Das ist bei Gangstern so üblich. Kameraden, über die Aufstellung einer schlagkräftigen Gangsterbande höre auf Ausführungsbestimmung römisch 20, Ziffer B. Gesetz Nummer 3. Man habe keine Angst vor der Polizei. Dass ich nicht lache. Polizei. Nur nicht kleinkriegen lassen. Auch nicht von Wegelagerern und Spitzbuben, die man in Polizeiuniform gesteckt hat. Wanzen sind das, die man mit dem Fingernagel zerdrückt. Gangster machen das so. Gesetz Nummer 4. Man habe keine Skrupel vor der Obrigkeit. Dein ganzer schöner Beruf nutzt dir einen Dreck, wenn du Skrupel hast. Merke drum, es sind Diener des Staates. Der feine Herr spricht mit dem Dienstpersonal nur, um ihm seine Anweisungen zu geben. Aber vergiss das Trinkgeld nicht. Der Lakai erwartet das. Gib ihm Geld. Schenk ihm ein Auto. Bei Gangstern ist das so der Brauch. Wichtiger Hinweis. Die soeben zitierten Sätze stellen die persönliche Meinung des verstorbenen Bandenführers Jim Cooper dar und sind in keiner Weise als offizielle Stellungnahme der Rundfunkanstalt zu werten. Während Dick und seine Getreuen den ersten Teil der ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt anhörten, erhob sich ein großer feuerroter Sonnenball über die Zinnen der Stadt. Begaben sich Chefkommissar Lionel McKenzie und sein Assistent Martin in ihr wohlverdientes Bett. Brandete der Strom der morgendlich aufgetankten Automobile durch die Straßenschluchten Chicagos und bohrte die Pensionsvermieterin Mami Tobodatsch in ihrer Nase. Wenn Sie an der Schädeldecke Öl finden, sagen Sie mir Bescheid. Nun. Und dann habe ich Durst. Stimmt's, Williams? Oh, ja, stimmt, Papa. Am Morgen hast du immer Durst. Aber Kaffee kostet Geld. Die Miete sind Sie mir auch noch schuldig, Mr. Topper. So? So? Ja. Vielleicht hast du Glück, wenn ich zahle heute. Ja? Vielleicht. Nun, nicht, dass Sie glauben, es käme mir auf die paar lumpigen Dollar an. Na, na. Sie wissen doch, ich vermiete meine Zimmer nur, weil ich den Leuten eine Freude machen will. Verdammt, was klingelt denn da? Und immer so laut, diese Klingelei. Das habe ich nicht gern, wenn es am frühen Morgen klingelt. Das ist meistens die Polizei, nicht wahr, Williams? Meistens. Keine Angst, das ist nur mein neuer Mieter. Der hat sich telefonisch angesagt. Kommt frisch aus Untersuchungshaft. So. Guten Morgen, Mami Tobodatsch. Morgen. Na, kommen Sie nur rein. Oha, wer ist denn das da? Ach, das sind nur zwei Mieter von mir. Ach so, sind ja, auch aus der Branche, ja. Ich habe das ganze Haus voll, aber für Sie habe ich noch ein Dachstübchen. Ist allerdings nicht billig, aber Sie können ja sicher zahlen, nicht wahr? Ja, Herr Visi, natürlich. Wie lange werden Sie denn bleiben? Ja, gucken Sie mal, das weiß ich noch nicht. Aha, dann macht der Vorschuss 100 Dollar. Ich werde Ihnen gleich eine Quittung ausstellen. Auch nicht nötig. Doch, Ordnung muss sein. Ja, wenn Sie mir schon das Geld aufdrängen, müssen Sie auch eine Quittung bekommen, natürlich. Eine Tasse Kaffee? Ja, gerne, wenn Sie zufällig eine übrig haben. Ja, habe ich. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Danke. Das ist Mr. Snipper Jonas aus New Orleans. Mr. Topper, Mr. Williams. Moin. Recht schönen guten Morgen, meine Herren. Du kommst gerade aus Untersuchungshaft? Ja. Das gibt's selten, dass unser eins aus Untersuchungshaft entlassen wird. Was, Williams? Hast recht, Topper. Sehr selten. Der Chefkommissar hatte wohl was Wichtigeres zu tun, denke ich mir. Ach nee, was denn? Ja, gucke mal, ich bin ja nur ein kleines Würstchen für ihn. Eben. Und das, was er wissen wollte... Na? Ja, das hat er ja von mir erfahren. So. Das mögen wir aber gar nicht. Was, Williams? Nein, Topper, mögen wir nicht. Ja. Jemand der Polizei alles sagt, was sie wissen wollen. Pfui! Ja, ich habe ihr doch aber gar nicht die Wahrheit gesagt. Und warum hat sie dich dann laufen lassen? Ja, weil sie jemand anders auf der Spur sind. muss wohl eine ganz große Leuchte sein. Der Chefkommissar war ganz elektrisiert, als er den Namen hörte. Denkt mal an, und was für ein Name war das? Dicker Dickens oder so ähnlich. Was? Ah. Dicke Dick Dickens? Ja, ja. Also haben Sie den jetzt wieder mal auf der Zielscheibe? Mhm. Wir dachten immer, den gibt's gar nicht mehr. Was, Williams? Achten wir. Da hat er eben falsch gedacht. Was weißt denn du, hä? Olle Hexe? Noch mehr als Sie denken. Schreien Sie doch nicht so. Also vor ein paar Tagen war nämlich noch bei mir der gute Dicky. Ja, wir kennen uns gut. Er schuldet mir noch sehr viel Geld. Ach, sowas gibt's? Mhm. Dass jemand Geld schuldig bleibt? Och, bei Dicky brauche ich keine Angst zu haben, der hat die Menge. So, hat er das? Ja, über 300.000 in purem Gold. Naja, aus dem großen Überfall auf die Farmers Bank. 300.000? Ja, die hat er gut versteckt auf einem leerstehenden Bauernhof. Was du nicht sagst, wo hat denn der Dicken seinen Bauernhof? Ach, der gehört ja gar nicht ihm, sondern einem alten Freund, Opa Kreckel. Opa Kreckel? Ja. Den kennen wir doch. Was, Williams? So? Kennen wir den nicht? Ja, ich weiß nicht recht, aber Opa Kreckel... Ja, kennen wir den, du Idiot. Ja, ja, der hat doch seine Farm in der Nähe von Kansas City. Oh, na, ganz falsch, ganz falsch. Ja. 30 Kilometer südlich von La Crosse am Ufer des Mississippi. Mississippi, sieh mal einer an, natürlich. 300.000 Dollar im puren Gold. Williams, waren wir eigentlich schon mal am Mississippi? Nein, Tappa, nie. Soll aber ein sehr schönes Flüsschen sein, hä? Fließt ganz leise. Habe ich mir sagen lassen. Hör mal, Mami Tabudatsch. Ja? Wie viel Mieter hast du wohl? No, so an die 17. So? Das würde genügen. Alle vom Fach? Aber natürlich. Na, glauben Sie etwa, ich bin so eine, die es mit den Ehrlichen hält? 17 Leute, alle vom Fach. Denen würde sicher mal ein bisschen frische Luft sehr gut tun. Habe ich recht, Williams? Sicher, Topper. Kleiner Betriebsausflug ins Grüne. Inzwischen war in der Villa Cooper draußen am Rande der großen Stadt wieder mal Ruhe eingezogen. Das Grammophon, das eine Stunde lang fast ununterbrochen gequäkt hatte, schwieg still. Dicky Dick Dickens auch. Und das schon eine ganze Weile. Warum bist du denn so still, Dicky? Ja, ich überlege, mein Schatz. Das ist eine verteufelte Sache. Was? Hey, was machen wir mit Captain Maggie und Mrs. Schrußhopper? Sie kennen das Geheimnis unserer Villa. Aber Sie kennen nicht den geheimen Zugang zu dem Keller. Hm. Du hast sie doch im Dunkeln hergeführt. Naja, wenn schon, wenn schon. Du, wir könnten ihnen die Augen verbinden, wenn wir sie wieder rauslassen. Ja, aber trotzdem mache ich mir Sorgen. Die beiden schlafen gerade, Chef. Naja, das sehe ich auch. Das wäre doch eine günstige Gelegenheit, wie? Dann sind wir alle sorgenlos. Also zwei wehrlose Frauen im Schlaf. Stell dich in die Ecke, Bonk, und schäm dich. Ja. Aber irgendwie müssen wir sie doch abschieben, Dick. Naja, ja. Mit Mrs. Shrewshopper könnten wir vielleicht schon einig werden, aber Captain Maggie... Ja, ja, eben, eben. Mhm. Die hat so viel Haare auf den Zähnen, dass man ihr mitten im Mund einen Scheitel ziehen kann. Ruhe dort, ihr Halunken. Kann man hier nicht mal in Ruhe sein Nickerchen halten? Ja, siehst du? Oh. Wie, was? Ach, jetzt haben Sie mich aber wach gemacht, Mrs. Portingbrook. Gibt es was Besonderes? Tja, wir beraten gerade, was mit Ihnen geschehen soll, liebe Mrs. Schlusshofer. Ja. Interessant. Und sind Sie schon zu einem Ergebnis gekommen? Tja, mein Freund Bonko meint, das Einfachste wäre, Sie hier zu erledigen. Das ist aber ein roher Geselle, Ihr Freund. Ein dreckiger Kerl ist der. Ein schmieriges Paket Knochen und Haut. Liebe Dame, Captain, und ein Hochseekapitän in einem Keller erledigen. Noch dazu eine Dame. Ja, wir können sie ja nicht zu dem Zweck an die See bringen. Nicht? Meuterei ist das. Und sowas duldest du in deiner Umgebung, Dicky? Pfui! Oh, ein dreifaches Pfui über alle Mannsbilder dieser Erde. Sie sind die Luft nicht wert, die sie atmen, das Brot nicht, das sie essen, die Bettstatt nicht, auf der sie wohnen. Man sollte ihnen die Gurgel durch. Was? Ja, das geht. Naja, reden wir lieber von etwas anderem. Sie sind mir ein bisschen im Wege, meine Damen. Ich kann leider mit Ihnen nicht viel anfangen. Ach nee, du kannst mit uns nichts anfangen. Du bist eine alte Tranlampe. Na. Hast du nicht an das Gesetz Nummer 2 gedacht? Hä? Von deinem Jim Cooper? Wie? Na, im Augenblick denke ich nur daran, wie ich sie loswerden kann, Captain. Ja, richtig. Mach die Tür auf und wir gehen. Mit solchen schwachsinnigen Zwergen wollen wir sowieso nichts zu tun haben. Mäßigen Sie sich, Mrs. Fortenbrook. Ich bitte Sie herzlich. So. Mr. Dickens hat uns einen großen Dienst erwiesen. Ja. Ja. Er hat uns aus der Polizeihaft befreit. Und wissen Sie, wenn man uns nur einen Tag länger festgehalten hätte, könnten Sie nicht mehr zur Abfahrt Ihres Schiffes in New York sein. Ja, verzeihen Sie, meine Verehrtesten, dass ich mich einmische, aber das scheint mir doch eine Lösung zu sein. Mrs. Poldingbrook verpflichtet sich, von hier aus direkt nach New York zu fahren, auf ihr Schiff zu gehen und Amerika zu verlassen. Dann sind wir sie los. Und machen alle drei Kreuze. Ja. Mein lieber Joshua Benedikt, das klingt ganz schön, aber wer garantiert mir, dass er das tatsächlich tut? Ja, ich, wenn Sie gestatten. Ja. Ich begleite Sie nach New York und bringe Sie aufs Schiff. Mhm. Mrs. Schrushopper kommt auch mit. Ich werde Sie die nächsten 14 Tage unter meine Fittiche nehmen. So lange, bis Sie mein Bester in Sicherheit sind. Ja. Oh, von mir brauchen Sie nichts zu befürchten. Na ja. Ich schwöre Ihnen, ich mache keine Schwierigkeiten. Ja. Und mich wollen Sie nach New York bringen? Ja, ja. Zurück auf mein Schiff? Ja, ja. Mr. Sträubenguss, ja. Sie sind ein Gentleman. Ja. Sollten Sie jemals den Wunsch haben, einen ordentlichen Beruf zu ergreifen, auf meinem Schiff wird immer ein Platz für Sie sein. Als Küchenjunge, Joshua, herzlichen Das heißt, ach Jammer, falls ich überhaupt wieder Schiffsplanken unter meine Füße bekomme. Ich stecke ja nun zum letzten Mal in See, Captain Maggies letzte Fahrt. Wenn ich im Heimathafen eintreffe, in Irland, der grünen Insel des blauen Atlantiks, wird man mir meine gute alte Oak Oak Moa fortnehmen. Oh, dieser Auerochse, dieser Schweinetreiber, dieser Nasenputzer von einem Reeder. Wenn die bloß schon in Irland wäre, die Ärmste. Ja. Aber bitte, wie erreichen wir denn jetzt das Schiff? Es ist höchste Eile geboten. Wir dürfen keine Minute verlieren. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich Ihnen vor kurzem Ihren Wagen gestohlen habe, Mrs. Schrushopper. Oh ja, das war ein schöner Schock für mich. Na, Ihr Auto steht jetzt 200 Meter von hier entfernt. Ecke Balduinstraße. Ich schenke es Ihnen. Ach, wie rührend. Also das finde ich wirklich großzügig von Ihnen. Also geschah es. Den beiden Damen wurden die Augen verbunden, sie wurden ins Freie geführt und sausten unter der Obhut von Joshua Benedikt Sträubenguss davon. Dickie Dick Dickens ließ dies geschehen, obgleich es zweifellos in krassem Widerspruch zum 38. Gesetz der Gangstertruppenführungsvorschrift stand. Gesetz Nummer 38. Man habe keine Mitwisser. Das schönste Geheimnis nützt dir einen Dreck, wenn andere es auch kennen. Wenn sie dich nicht verpfeifen, werden sie dich erpressen. Wenn sie dich nicht erpressen, werden sie dich anbetteln. Dem feinen Mann ist dies lästig. Merke drum, vertilge deine Mitwisser, sei freundlich zu ihnen und schieße sie ab. Alle Gangster tun das so. Doch Dickie Dick Dickens war mit dem Abhören von Jim Coopers Platten noch nicht bis zum 38. Gesetz gekommen. Daher. Er war glücklich und zufrieden, endlich wieder mit Effi, Bonko und Opa Kräkel allein zu sein. Endlich nach langem Hasten wieder mal einen Ruhetag einschieben zu können. Der Tag verging mit Schlafen, Essen und Mundharmonikaspiel. Erst als der große, feuerrote Sonnenball hinter den Baumwipfeln dort drunten im Wasser niedertauchte, wagte Opa Kräkel, die erholsame Ruhe zu durchbrechen. Was tun wir jetzt, mein Jungchen? Ich meine, wir können doch nicht bis ans Ende unserer Tage hier herumsitzen und dein Harmonika-Gepuste anhören. Wir müssen vorankommen. Glaub einem alten Mann auch die Lorbeerblätter, die einem in den Schoß fallen, muss man pflegen. Wir müssen vorwärts streben, an die Zukunft denken. Kreuz Donnerwetter, du raubst einem ja den letzten Nerv. Ja, zum Vorwärtsstreben ist morgen auch noch Zeit. Aber oder? Opa hat recht, wir müssen mindestens überlegen, was wir morgen tun. Ja, stimmt. Brauchen wir nicht zu überlegen, brauchen wir uns nur anzuhören. Anzuhören? Was sollen wir anhören? Wen sollen wir anhören? Die Gangstertruppenführungsvorschrift, Ollerchen. Wie heißt das erste ungeschriebene Gesetz der Unterwelt? Effi? Man habe Geld. Und das zweite? Man habe seine Leute. Genau das machen wir. Zuerst beschaffen wir uns Geld und wenn wir das haben, engagieren wir uns eine Leibgarde. Ja, da soll uns noch jemand in die Suppe spucken. Haben Sie schon genaue Pläne, Chef? Ja, ja, ja. Kurz nach Mitternacht machst du dich auf die Beine, Bunko, und besorgst uns ein Auto. Mit Vergnügen. Haben Sie irgendwelche besonderen Wünsche? Bevorzugen Sie einen bestimmten Typ? Ja, einen schnellen Wagen, aber kein ausgefallenes Modell. Wenn du den Wagen hast, dann fährst du zur Reparaturwerkstatt von William McGuire. Der hat auch Nachtdienst. Bestell ihm einen schönen Gruß und er soll dir neue Nummernschilder an den Wagen machen. Ja, und wenn er sich weigert? Dann sagst du ihm, dass ich noch ein paar Kugeln im Pistolenlauf habe. Die sind leider so ein bisschen rostig und wenn man sie im Bauch bekommt, dann kann es eine üble Blutvergiftung geben. Ist gut, Chef. Wird gemacht. Ja, spätestens 5:30 bist du wieder hier. 6 wollen wir abbrausen. Opa Kreckel, du und ich. Und was wird aus mir, Dick? Du darfst dich morgen ausschlafen, mein Schatz. Ja, aber Dick, ich will nicht. Nein, Effilein, keine Widerrede. Du musst hierbleiben. Hängt viel zu viel in der Luft. Polizei und diese beiden Weiber und wer weiß, was noch kommt. Aber du hast... Halt die Ohren steif und vor allem bleib mit Sträubenguss in Verbindung. Wir werden ungefähr 2 bis 3 Tage unterwegs sein. Und wenn hier irgendwas schief läuft, dann telegrafierst du uns. Aber ich mag nicht, Dick. Nein, ich mag nicht. Wenn du mir immer so zeigst, dass du gar nicht mit mir zusammen sein willst, dann kann ich auch... Ich bring dir auch einen ganz feinen Pelzmantel mit, wenn ich zurückkomme. Ach, wirklich? Ja. Ein Nerz? Ja, vielleicht nicht gerade ein Nerz. Ein Breitschwanz? Das weiß ich noch nicht. Ja, aber dann mindestens einen Persian. Ja, also schön, jetzt gib aber endlich Ruhe. Und wo wollen wir das Geld auftreiben, dicke Jungchen? Na, was denkst du? Ich weiß eigentlich gar nicht. Auf deiner Farm, du alter Fuchs. Oder glaubst du etwa, ich hätte vergessen, dass du dort noch 300.000 liegen hast? Och, das weißt du noch. Ja, zufällig, ganz zufällig. Ich wollte dich gerade daran erinnern. In diesem Moment wollte ich dich daran erinnern. Wie lieb von dir. Oh, gern geschehen. Ganz entzückend. Ich denke, jetzt hast du keine Fragen mehr, ne? Nein. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Es klappte alles wie an der Schnur. Als der große feuerrote Sonnenball im Osten über den weiten, endlosen Horizont emporstieg, fuhren Dicky Dick Dickens, Opa Kreckel und Bonko im nächtlich gestohlenen Wagen über gleißende Chausseen in die Ferne. Und als sich der große feuerrote Sonnenball wieder gen Westen senkte, näherten sie sich bereits auf einem alten Ackerpfad dem verlassenen Farmhaus von Opa Kreckel. Hier wohnen Sie also, Opa? Hier habe ich gewohnt. Es ist Monate her, dass ich nicht mehr zu Hause war. Aber schön ist es hier, ne? Möglich, aber ich kann mir nicht helfen. Irgendwas kommt mir mulmig vor. Es liegt was in der Luft. Ja, siehst du schon wieder Gespenster, Bonko? Nein, aber Spatzen. Wieso Spatzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, uje, 7. 7 Spatzen. Na und? Kennen Sie nicht den alten Kinderreim? 3 Spatzen auf dem Dach bringen Pech am 3. Tag. Und sind es sogar 4, dann rate ich dir, verdrücke dir. Sind es aber 5, mach dich auf die Strümpf. Sind es 6, holt dich bald die Hex. Sind es aber 7, ist jeder Rat umsonst geblieben. Ah, Bonko, du hast ja ein Piepmatz mit Mama-Stimme. Also Vorsicht, Jungchen, Vorsicht. Hier liegt wirklich was in der Luft. Sieh dir nur mal die Fensterläden von meinem Schlafzimmer an. Ja, Fensterläden. Willst du mir jetzt auch noch ein Sprüchlein aufsagen? Ja? Nee. Siehst du Fensterläden aus Holz? Dann sei stolz. Sind sie aber aus Metall? Dann gibt's einen Knall. Du redest kein dummes Zeug, Dicky. Ich bin wirklich alt genug, dass du mich nicht mehr auf den Arm zu nehmen brauchst. Ja, also schön. Was sind so Aufregendes an deinen Fensterläden? Sie stehen halb offen. Ich weiß aber genau, dass sie verschlossen waren, als wir damals abfuhren. Ui. Teufel auch. Das hat allerdings was zu bedeuten. Ja, und nichts Gutes, fürchte ich. Es kann natürlich sein, dass der Wind die Fensterläden gelockert hat. Ja, es kann aber auch sein, dass in der Zwischenzeit jemand hier gewesen ist und die Goldbahn gestemmt hat. Wo hast du sie versteckt, Opa? In meinem Schlafzimmer unter der schmutzigen Wäsche. Einfach Felix, genau dort, wo die Fensterläden offen stehen. Ich sag's ja, 7 Spatzen. Dann sind wir also umsonst hierher gegondelt. Ja, wir werden mit leeren Händen zurückfahren. Keine 300.000, kein neuer Pelzmantel für Effi. Nun komm, Jungchen, nicht gleich den Kopf hängen lassen. Sehen wir erst mal nach. Vielleicht ist das Gold ja auch noch da. So, hier ist mein Schlafzimmer. Entschuldige, Dick, es ist etwas unordentlich. Ich bin damals nicht mehr dazu gekommen, mein Bett zu machen. Das ist mir völlig schnurz. Sieh lieber nach, ob das Gold noch da ist. So schnell geht das nicht. Ich muss erst den Wäschekasten aufkriegen. Ja, wieso? Hast du verschlossen? Nein, aber der Deckel klemmt. Kommt, ihr beiden, rückt mal das Ding ein bisschen von der Wand ab. Ich komme sonst nicht ran. Ja, okay, komm, hier, machen wir. Ja. Dein Wäschending ist aber so verdammt schwer. Das ist ja ein großartiges Zeichen. Ja, das will ich meinen. Oh, Opa Kreckel, selbst wenn Sie jahrelang Ihre Wäsche nicht gewechselt hätten, so schwer kann sie gar nicht sein. Das Gold ist noch da, ich wette, das Gold ist noch ja, da. Ja, und wir fahren nicht mit leeren Händen nach Hause. So, jetzt habe ich auch den verflixten Deckel. Ah, oh, das wäre geschafft. Ja. So, nun darfst du anfassen, Bruno. Ja. Hilf mir, die Wäsche rausholen. Gern, aber was ist denn das? Oh, oh. Du Dick, das ist kein Gold hier drin. Das ist... Alle guten Geister. Mami Dobodatsch. Und Mausetot. Danke, meine Herren. Nehmen Sie die Hände hoch und stellen sich mit dem Gesicht zur Wand. Pest und Hölle, wer ist denn das? Wer ist denn das? Ich warne Sie, Mr. Dickens. Eine falsche Bewegung und Sie sind beim Teufel. Ich bin Leutnant Spear von der Kriminalpolizei Milwaukee. Sie sind verhaftet, Dickens. Und selbst wenn Sie nichts anderes auf dem Kerbholz hätten, dieser Mord hier bringt Sie auf den elektrischen Stuhl. So endete Dickies Traum von den Goldbarren. Und Effis Traum vom Persianermantel. In seinen Memoiren, die Dickie Dick Dickens 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, weiß er von diesem Erlebnis nicht viel Erfreuliches zu berichten. Eine Pistole in der Hand, so schreibt er, gibt einem bekanntlich das wohlige Gefühl gesunden Selbstvertrauens. Doch ist dem kaum so, wenn die Pistole in der Hand des anderen ist. Und schon wieder ist Dickie Dick Dickens verhaftet. Wird dieses Abenteuer auf dem elektrischen Stuhl enden oder gelingt es ihm noch einmal, seinem Schicksal zu entrinnen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie Dick Dickens.